الحمد لله القوي المتين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، liebe Geschwister im Islam. In der letzten Zeit bekomme ich oft die gleichen Fragen oder werden oft die gleichen Fragen gestellt in Bezug auf zwei Punkte. Erstmal Takfir al-Adhir und in Bezug auf die Herrschen, die nicht mit Allahs Gesetze herrschen. Ich möchte mit diesem Audio, inshallah, diese zwei Punkte kurz, inshallah, beantworten. Damit die Menschen klar ist, was von einer Aqide ich habe, und damit der gleiche Frage nicht nochmal gestellt wird, damit ich nicht jedes Mal die gleiche Frage beantworte. Und ich tue das nicht, um die Menschen zu gewinnen oder damit jemanden Gefallen zu tun und so weiter und so fort. Nein, das ist meine Aqida, mit dem ich Allah tabaraka wa ta'ala diene. Und solange ich lebe, alhamdulillah, und atme, so werde ich bidnallahi ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala, mit dieser Aqida dienen, solange ich, alhamdulillah, überzeugt bin, dass es der wahre Weg ist und das ist der Aqida von Ahle Sunnah wal Jama'a, ohne zu übertreiben, ohne zu untertreiben. Weil manche sagen, weil du das und jenes gesagt hast in einem Audio, deswegen den und den folgen dich nicht mehr und hören deine Vorträge nicht mehr. Und weil du das gesagt hast, diese Jama'a sagen sich los von dir, ja, weil du Takfiri geworden bist und was auch immer. Und andersrum sagen die anderen einigen, weil du Muschrik bist, sozusagen, deswegen hören die nicht zu. Ich sage nur ganz klar und deutlich, Wallahi, es interessiert mich nicht, wer was über mich sagt. Es interessiert mich nicht, wer meine Vorträge hört und wer nicht. Es ist nur traurig, dass einige Geschwister im Rulu fallen. Und es ist traurig, dass einige Menschen im Irja fallen. Es ist traurig, dass sie in der Irre gehen. Aber es interessiert mich nicht, was sie über mich denken, was sie über mich sagen, sondern mich interessiert, ob Allah tabaraka wa ta'ala mit mir zufrieden ist oder nicht. Das ist das wichtigste Sache für mich. Ich mache diese Audio nicht, um jemanden Gefallen zu tun, sondern um die Menschen klarzustellen, in Bezug auf diesen zwei Punkten, Takfir al-Adhir und die Herrscher, die nicht mit Allahs Gesetze herrschen. Ja? Damit den Menschen jetzt klar ist und jeder kann inshallah entscheiden, was er möchte, von wem er lernen möchte und so weiter und so fort. Und jeder kann Gelehrten fragen über diese zwei Punkte. Aber ich meine mit dem Gelehrten nicht die Palastgelehrten, nicht die Gelehrten, die unter dem Tawarit und zufrieden sind mit dem Tawarit und so weiter, und nicht die Gelehrten, die sozusagen selber den Gefallen von den Tawarit und Kuffar suchen und so weiter, und nicht predigen fragen, sondern wahrhaftigen Gelehrten. Schaut in deren Büchern, schaut, was sie gesagt haben über dieses Thema, und vergewissert euch, bevor es einem Tag kommt, in dem es keiner dich nutzen wird, außer deine guten Taten. Der erste Punkt, Takfir al-Adhir. Erstmal, ich sage und erkläre ganz klar und deutlich, derjenige, der sich Islam zuschreibt und eine große Schirk begeht, der ist nicht entschuldigt, damit die Leute nicht über mich wieder lügen, sagen, der entschuldigt der Muschrik. Nein, der ist nicht entschuldigt. Derjenige, der große Schirk begeht, der ist nicht durch Unwissenheit entschuldigt. Ja, durch Unwissenheit nicht entschuldigt. Derjenige, der aber ihm entschuldigt, schauen wir in seinen Zustand. Erster Punkt, wenn er sagt, das, was er tut, ist richtig und ist keine Schirk, und ich bestätige ihm darauf und ich sehe, dass auch kein Problem ist und so weiter, dann sagen wir, du bist auch Muschrik, weil du das Gleiche Sachen bestätigt hast, obwohl du nicht gemacht hast. Aber wenn er sagt, das, was er tut, ist Schirk, und ich sage mich los davon, ich distanziere mich davon, und ich bestätige ihn nicht auf dieses Tat, was er tut, aber es kann sein, dass er unwissend ist, deswegen mache ich keinen Takfir auf ihm, dann sagen wir, diese Person hat eine Schubha. Müssen wir aufheben, wenn er das zuhört und das verstanden hat und aufgehoben ist der Schubha, und trotzdem das nicht macht, dann bekommt er das gleiche Urteil. Aber erstmal wird nicht Takfir auf ihm gesprochen, weil er eine Schubha hat. Weil es geht um Leute, die sich Islam beschreiben. Ja, weil es gibt manche Leute, die nehmen den Text von Muhammad bin Abdul Wahhab, die dritte Auslöscher, und die nehmen anderen Aussagen, die für die ursprünglichen Kuffar gesagt wurden, für die ursprünglichen Mushrikin gesagt wurden, und die anwenden das bei den Leuten, die sich Islam zu schreiben, oder die Leuten, die den Shahada ausgesprochen haben. Also das erste Punkt haben wir klar gemacht, dass derjenige, der große Schirk begeht, ist nicht durch Unwissenheit entschuldigt. Und derjenige, der ihn entschuldigt, schauen wir in seinen Zustand. Wenn er ihn entschuldigt und sagt, dass dieses Tat kein Schirk ist, und ich bestätige ihm, dass es normal ist, kann man zum Beispiel für eine Grab sich niederwerfen und so weiter, dann sagen wir, du bist auch Moschek, bekommst du das gleiche Urteil, weil du ihn bestätigt hast auf dieses Tat. Aber wenn er sagt, dieses Tat ist falsch und ich distanziere mich davon, ich sage mich los davon, aber der Person, es kann sein, dass es unwissend ist, deswegen mache ich keinen Takfir auf ihm, dann sagen wir, diese Person hat eine Schubha, dann müssen wir diese Schubha aufheben, und wenn er das dann zuhört, Alhamdulillah, und praktiziert, dann ist es okay, wenn nicht, dann bekommt ihr das gleiche Urteil. Die zweite Sache, liebe Geschwister, in Bezug auf die Herrscher, die nicht mit Allahs Gesetze herrschen. All diejenigen, die nicht mit Allahs Gesetze herrschen, sind in der Abtrünnigkeit gefallen. Die sind Kuffar, und diese ist eine eindeutige Urteil, die bei dem Gelehrten des Al-Najdiyani klar ist. Und unter denen auch, damit ihr Bescheid weiß, unter denen Mursi und Erdogan auch. All diejenigen, die nicht mit Allahs Gesetze herrschen, sind Kuffar. Allah tabaraka wa ta'ala sagt das. Und das ist ein Urteil, wo wir daran nicht zweifeln. Alhamdulillah. Aber derjenige, der diesen Murtadin entschuldigt oder nicht Takfir auf denen macht, wir machen kein Takfir auf ihn. Und wir sagen, dass er eine Shubha hat, müssen wir diese Shubha aufheben und die Iqamatul Hujjah machen. Und wenn der Shubha aufgehoben ist und dass er weiß, dass das der Hukum von diesen Leuten, der Urteil von diesem Hukam, Kufr ist und keine Takfir auf denen macht, dann bekommt ihr das gleiche Urteil. Aber wenn er sagt, diese Herrscher, die nicht mit Allahs Gesetze herrschen, ja, also für mich keine Kuffar sind, oder ich weiß es nicht, ich kann es nicht urteilen und so weiter, dann machen wir keine Takfir auf ihm, liebe Geschwister. Ja, das ist eine falsche Aqida. Derjenige, der nicht auf dem Erdogan oder jemand anderer Takfir macht, dass wir sagen, du bist Kafir. Nein, diese Person, obwohl die Kuffer von diejenigen, die nicht mit Allahs Gesetze herrschen, für uns ganz klar und deutlich ist. Aber es kann sein, dass man Schubha bekommt oder einige Leute Schubha haben bei dieser Sache, weil denen nicht klar ist, was sie alles getan haben, wie viele Auslöscher des Islam gemacht haben und so weiter. Deswegen, wir sagen, diese Leute haben eine Schubha, wir müssen aufheben und die Iqamatul Hujjah auf denen machen. Das ist meine Aqida, indem ich Allah tabaraka wa ta'ala damit diene. Fragt den wahrhaftigen Gelehrten, fragt die Gelehrten, die Immeten nicht folgen. Frag nicht irgendjemand, der hinter Internet steht und sitzt auf dem PC und so weiter und schreibt und kopiert die Aussagen von manchen Gelehrten. Nein, geht und fragt die Gelehrten. Ja, und schaut, zumindest wenn ihr die Gelehrten nicht erreichen könnt, dann schaut, was die Gelehrten des Immeten nicht in dieser Sache gesagt haben. Ich erkläre es nochmal ganz schnell und deutlich. Derjenige, der großer Schirk begeht, derjenige, der sich Islam zuschreibt und großer Schirk begeht, er ist nicht durch Unwissenheit entschuldigt. Derjenige, der ihm entschuldigt, schauen wir in seinen Zustand. Wenn er ihm entschuldigt, weil er sagt, diese Tat ist richtig und das, was er tut, ist nicht falsch und so weiter, dann sagen wir, du bekommst das gleiche Urteil. Wenn er sagt, diese Tat ist falsch und ich sage mich los davon und ich bestätige ihm nicht bei diesem Tat, aber der Person, es kann sein, dass er unwissend ist, deswegen ich halte mich zurück und mache keinen Takfir auf ihm, dann sagen wir, diese Person hat eine Shubuha, müssen wir aufheben, bringen wir Hujja für ihn. Der zweite Punkt ist, die Herrscher, die nicht mit Allahs Gesetze herrschen, allesamt sind Kuffar und in der Abtrünnigkeit gefallen. Sogar manche, die behaupten, Muslim zu sein und beten, deren Frauen Kopftuch und so weiter trägt, sind schlimmer als die anderen, weil die ziehen den Klamotten von Islam, die verwirren die Menschen und die sprechen im Namen des Islam. Aber derjenige, der nicht auf denen Takfir macht, dann hat er eine Shubha. Machen wir keinen Takfir auf ihm direkt. Der hat eine Shubha, wir müssen die Shubha aufheben und die Iqamat al-Hujja machen. Wenn der Shubha aufgehoben ist und Iqamat al-Hujja gemacht wurde und er weiß, dass der Urteil über diesen Menschen Kufr ist und er macht er nicht, dann bekommt er das gleiche Urteil. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Das ist meine Aqida und damit diene ich Allah tabaraka wa ta'ala. Und wie gesagt, es interessiert mich wirklich nicht, wer mich folgt oder wer sagt, okay, jetzt ist für ihn, also für uns ist es berichtigt, dass der Abu Ala Mushrik ist oder Kafir ist. Das ist wirklich nicht wichtig. Aber die sollen sich vorbereiten, wenn sie vor Allah Tabaraka wa Ta'ala stehen. Und sie sollen nicht deren Religion aus irgendeinen SMS holen und so weiter, sondern sie sollen erstmal den Religion lernen und die Bücher von Muhammad Abdul Wahhab und die anderen Immat al-Najd lesen. Und bi-idhnillahi ta'ala, yani, ich habe ihnen sowieso einen kleinen Heftchen geschrieben oder eine kleine Schrift geschrieben, eine kleine PDF-Datei, das werde ich inshallah auch hochladen, aber es gab einige Hindernisse. Das ist eine Sache, was ich sozusagen noch nicht die Zusage gegeben habe, dass es auch veröffentlicht wird. Ich habe Gründe dafür. Inshallah, möge Allah tabaraka wa ta'ala die Gründe aufheben, damit wir inshallah das auch veröffentlichen können. Jazakum Allahu khairan, barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.